Moin, liebe Freunde meiner Audiokonserven, sprich der seichten Unterhaltung. Das ist Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 57 und ich bin der Andi. Letzte Woche auf Twitter. Thema Bratwurstimpfen. Lass dich kostenlos gegen Corona impfen, erhalte eine Bratwurst, war die Devise und wie erwartet gab's auf Twitter mächtig Diskussion. Und ja, auch ich habe mich negativ geäußert. Mir ging es aber nicht ums Impfen, sondern um die Wurst. Denn bei der Bonuswurst handelte es sich, sofern ich mich korrekt erinnere, um eine Original-Thüringer Rostbratwurst. Und just eine Original-Thüringer Rostbratwurst in Erfurt war die fadeste und schlimmste Bratwurst in meinem Leben. Dass für dieses Erzeugnis ein Tier starb und in einen Darm gepresst wurde, war retrospektiv erniedrigend. Das hatte kein Tier verdient. Ich meine, das auch schon mal erzählt zu haben. Deswegen schrieb ich würde mich ausschließlich einer solchen Wurst wegen nicht impfen lassen. Ich meine, wenn man schon unterschwellige Wurst-Boni-Impfangebote macht, dann wenigstens mit einer vernünftigen Wurst. Tja, ich hab ja auch gut reden. Insgesamt geht's mir ja gut. Und ja, wieder unterstelle ich den angebotenen Bonuswürsten eine gewisse Fadheit, ohne sie probiert zu haben. Bratwurst-Dissing vom Feinsten. Möglicherweise waren sie auch von Feinkost Zipp. Hashtag Frau Wehrwolf sagt, das gehört so. Die älteren SWF3-HörerInnen erinnern sich. Möglicherweise lag ich zumindest in Sachen Original-Thüringer Rostbratwurst nicht ganz falsch, denn eine Twitterin aus der dortigen Gegend pflichtete mir bei. Sie sei in Gedanken alle Bratwurstbuden durchgegangen und ist der Ansicht, dass wenn Original-Thüringer Rostbratwurst dran stünde, solle man sie tunlichst meiden. Nun, ich lasse das einfach mal so stehen, denn das kann und möchte ich nicht verifizieren. Mir hat das eine Mal gereicht. Darum geht's aber auch gar nicht. Es geht darum, sich impfen zu lassen. Und in diesem Zusammenhang las ich einen interessanten Thread. Jemand stellte dar, dass viele Menschen nicht in privilegierten Verhältnissen leben und genau überlegen müssen, ob sie das Geld in den Bus zum Impfzentrum stecken oder sich ein Mittagessen kaufen. Beides gehe nicht, denn dafür langt es nicht. Für diese Menschen ist der Bratwurstbonus eine gute Sache, denn auf diese Weise haben sie die Chance, geimpft und satt zu werden. Grundsätzlich also eine gute Sache, der Bratwurstimpfbonus. Und Perspektivwechsel. Im Quartier Lateng, dem Kölner Studentenviertel, geht man laut WDR andere Wege. Dort gab es Verzehrgutscheine für die ansässigen Kneipen im Wert von durchschnittlich 10 Euro. Drinks gegen Pieks. Vielleicht so ja mit dem halben Hahn. Und das ist kein Hähnchen, wie man wissen sollte. Auch als Immi. So, wisst ihr Bescheid. Die Tage in der Küche. K2 hat aus Gründen eine vegetarische Phase und letztes Wochenende gab's unter anderem gegrillte Chicken-Imitate. Da ich die im Gegensatz zu den Erbswürsten der Woche davor nicht probieren konnte, fragte ich kurzerhand K2 nach seinem Eindruck. Ja, Thema heute, plötzlich Vegetarier. Ja, ich hatte mir ursprünglich als eine Art Challenge gesetzt, den gesamten Juli über mich vegetarisch zu ernähren, weil ich einfach mal wissen wollte, ob ich das schaffe, ob das schwer ist, ne, ob sich das gut anfühlt, keine Ahnung, ob es mir körperlich besser geht. Und ganz am Anfang fand ich es etwas kompliziert, immer überall darauf zu achten, ob da vielleicht doch irgendwie, zum Beispiel bei, wenn man kennt, Gummibärchen mit Gelatine oder so, darauf zu achten. Mittlerweile fällt mir das nicht mehr so schwer. Nur im Nachhinein, ich habe zum Beispiel letztens einmal Instant-Nudeln gekauft und dachte, da wäre nichts drin, aber im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass da doch irgendwie 1% Knochenmark, glaube ich, war es. Ich weiß auch nicht mehr. Auf jeden Fall dann immer ärgerlich, aber jetzt natürlich auch nicht. Ja, hast du es denn dann gegessen? Oder eher ich hatte es ja gegessen und als ich das nächste Mal kaufen wollte, habe ich zur Sicherheit nochmal drauf geguckt und dann ist mir aufgefallen. Das war dann, stand ich im Supermarkt und habe mich ein bisschen geärgert. Aber im Endeffekt jetzt auch. Aber es hatte keine Auswirkung auf deinen Körper. Nee. Ja, gut. Ja, und jetzt ist ja der Juli schon vorbei. Und ich habe gemerkt, dass das eigentlich soweit ganz gut ist. Führe das jetzt erstmal weiter. Aber ich setze mir das jetzt quasi nicht als Limit, okay, ich bin jetzt völlig frei von jeglichem Fleisch und so. Ich esse es zwar momentan nicht, Aber wenn zum Beispiel jetzt an Weihnachten die ganze Familie ist da, es wird lecker gekocht, dann, ja. Es gibt leckeres Wild. Genau. Mm. Dann wird da bestimmt nochmal das eine oder andere Stück gegessen. Zumindest wenn ich weiß, wo es herkommt, dass es halt vernünftiges Fleisch ist und nicht eben das 79 Cent Supermarkt-Discounter-Fleisch. Damit geht's ja gut. Ja, soweit. Ich ernähre mich halt immer noch nicht gesund, so, aber zumindest habe ich das Gefühl, dass mir das Fleisch jetzt nicht fehlt oder so, auch geschmacklich. Es gibt ja eben viele Ersatzprodukte, wo wir gleich auch nochmal auf eins zu sprechen kommen. Und deswegen, also wirklich fehlen tut es mir noch nicht. Mal gucken, wie sich das noch so entwickelt. Also das erste Ersatzprodukt, was wir da vor einer Woche hatten, nicht letzte Woche, sondern davor die Woche, meine ich, war es, das waren ja diese unsäglichen Würstchen, die, wie hast du die empfunden? Also ich hatte ja nur diesen einen Bissen und ich glaube, du hattest auch nicht viel mehr. Ja, ich hatte so 2-3 probiert. Kleiner geschnitten, glaube ich. Ja, genau. Die waren jetzt nicht so der Bringer, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber man muss ja immer schauen, es gibt ja verschiedene, es gibt ja die eher auf Erbsenbasis oder Linsenbasis oder wie auch immer quasi sind oder auf Sojabasis. Dann gibt es natürlich noch Tofu, aber das ist eine ganz schlimme Nummer. Und gibt es halt verschiedene. Ich persönlich präferiere bisher eher die Sojaprodukte, weil die von der Konsistenz her halt nicht so sämig sind. Die finde ich besser, nur da ist es manchmal geschmacklich ein bisschen schwierig. Muss man halt sich selber erstmal reinfinden, was man da jetzt wirklich gut findet und was eher nicht. Also Soja ist für dich okay. Tofu mag ich nicht so gerne, tatsächlich. Ach so, das ist dann der Grund, warum du diese Tofu-Würfel nicht isst. Exakt. Diese gegrillten, aufgespießt auf Schaschlik-Spieße. Ja. Okay, und letzte Woche hatten wir dann, also das was wir vorletzte Woche hatten, war ja Erbse. Da habe ich ja schon drüber gesprochen. Und letzte Woche waren es Chicken-Stückchen, also Chicken nachempfundene Sachen, da hatte ich ja nur nichts von probiert, weil es ist ziemlich schnell in dir verschwunden. Ja. Das war lecker, hast du gesagt, oder ich, geht? Die fand ich sehr lecker. Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch. Ich fand es geschmacklich, fand ich es okay, aber ich fand die Konsistenz überraschend ähnlich tatsächlich zu Hühnchen. Aber als ich dann ein paar Asche gegessen habe, habe ich mich dann auch geschmacklich dran gewöhnt und fand es dann tatsächlich ziemlich lecker. Ja, das war auf Sojabasis. Korrekt, hier steht auf Basis von Soja. Genau. 100% pflanzlich, 100% vegan, Ausrufungszeichen unterstrichen. Das sind Chicken-Spieße auf Basis von Soja. Sie sind neu, sie sind ideal für den Grill oder die Grillpfanne. Und dann ist noch ein Aufkleber drauf, auch ideal zum Grillen. Verstehe ich jetzt nicht. 150 Gramm Nettoeinwaage, vegan mit, was haben die? 793 Kilojoule auf 100 Gramm. Ja, also soweit zu dem, was auf der Verpackung steht. Ein Foto werde ich jetzt mal in die Shownote setzen. Und auf der Rückseite, da steht dann, jetzt muss ich mal sehen, auch friendly als Snack oder Mittagessen. Friendly für Sie, friendly für die Welt. Machen Sie aus Ihrem Freitag einen Friendly Friday mit viel. Jetzt sind da zwei Herzen, ein großes und ein kleines, aber es soll wohl nicht Doppelherz heißen. Mit viel Herz stellen wir herrliche pflanzliche Produkte auf Basis von Hülsenfrüchten und Gemüse her. Essen Sie gemeinsam mit dem Produktnamen die Welt ein Stückchen schöner? Fragezeichen. Ja, und dann gibt es noch einen super Hashtag, Appetite to Explore. Also, war es das, was die Werbung verspricht? Ich habe jetzt natürlich nicht nachrecherchiert, wie gut das wirklich jetzt die Welt verbessert, aber geschmacklich würde ich dem eine solide 8 von 10 Punkten geben und auch nochmal kaufen fürs nächste Grillen. Und wir hatten da jetzt diese Spieße, es waren 6 Stück. Mhm. Und da waren so kleine Pseudo-Chicken-Stückchen drauf. Macht das satt oder hättest du eher gesagt, da brauche ich jetzt mal 2 Packungen von? Ja, aufgrund der Tatsache, dass wir immer Brot und alles dabei haben, bin ich schon gut satt geworden. Wenn ich jetzt nur davon essen würde, würde ich mir natürlich eine 2. Packung kaufen. Aber oder auch nicht teilen. Das ist immer die Frage, ne? So ein Stückchen kann man bestimmt abgeben. Ja, weil wir hatten ja noch eine Veganerin mit am Tisch. Ja, genau. Und die hat sie aber auch gemocht, so wie ich das gesehen habe. Mhm. Ja, wir haben jeweils 3 halt gegessen beide. Und dann habe ich mir den restlichen Appetit mit Brot vollgestopft. Achso, also nicht so sehr den Salat. Nee. Aber sie hatte den Salat, glaube ich. Ne? Sie hat den Salat gegessen, ja. Ja, und dann sind wir direkt noch bei einer anderen Nummer, abseits von diesen Produkten. Sie hatte aus Gründen Kuchen mitgebracht und diesen Kuchen hatte sie gebacken. Ja. Veganer Kirschkuchen bzw. veganer Streuselkuchen. Und den empfand ich auch als sehr lecker. Mhm. Also zumindest besser als unseren üblichen Marmorkuchen auf Dinkelbasis, weil ich glaube, Marmorkuchen und Dinkel, das geht gar nicht. Das darf ich nur der Holden nicht erzählen, weil dann wird die wieder stinkig. Wobei jetzt eigentlich angeblich weniger Dinkel drin war, als sie sonst immer reintut, weil sie hatte nur noch ein bisschen. Aber ich habe ihn trotzdem nicht probiert, weil die letzten Male fand ich es dann nicht so toll. Wie wird dieser Kirschkuchen gemacht? Weißt du das? Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich könnte sie ja mal nach dem Rezept fragen. Ja, da hat ja meine Holde schon nachgefragt. So. Jetzt will ich mal hoffen, dass es dann auch kriegt. Ja. Vielleicht müsstest du sie nochmal dran erinnern, weil das wäre schon lecker. Ja, erfahrungsgemäß ist halt auch die Frage, ob Mama diesen Kuchen ebenso gut hinbekommt, weil ich erinnere mich an die ersten Versuche, wo sie Streuselkuchen probiert hat und das, ja. Also mir geht es weniger um den Streuselkuchen. Also ich fände ja den Kirschkuchen wesentlich geiler. Das war ja weil ja, aber ich habe den Streusel nicht so gemerkt. Also Streusel zu machen ist eigentlich so kompliziert nicht. Das war halt ein Blech mit Hälfte Kirsch, Hälfte ohne Kirsch. Also, weil die hatte mir den ja schon mal gemacht, das war sehr interessant, ich hatte am Vorabend irgendwie mal erwähnt, dass ich sehr gerne mit meiner Oma früher Streuselkuchen gegessen habe und dann komme ich am nächsten Tag vorbei und dann hat sie mir einfach einen Kuchen gebacken, das fand ich sehr nett. Ja, und den hatte sie halt zur Hälfte mit Kirsche und zur Hälfte mit Apfelstücken gemacht, nur ich mag halt Apfelstücke im Kuchen nicht so gerne, deswegen hat sie jetzt quasi zur Hälfte mit Kirsche und zur Hälfte einfach ohne Obst gemacht. Aber im Endeffekt war es derselbe Kuchen, nur halt noch mit Kirschstücken. Aha. Ja, lecker auf jeden Fall. Hm. Na gut. So, und du machst jetzt weiter. Na, dann werde ich ja vielleicht noch die Tage oder in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren von dir andere Inspirationen bekommen. Aber wenn du sagst, dass diese Chicken-Dinger gut sind, dann kaufen wir die einfach nochmal zum nächsten Grillen, weil irgendwie muss man ja sehen, dass man von diesem extremen Fleischkonsum wegkommt. Da bin ich auch bei dir. Und solange das besser schmeckt als diese Würstchen, nennen wir es mal Würstchen-Ersatz-Dinger von vorletzter Woche, sehe ich da auch kein Problem. Ja. Ja, dann danke für das Gespräch und ja, wir hören voneinander. Natürlich. Boah, Telefon. Ich muss mal kurz rangehen. Hallo? Warum ich keine Produktnamen nenne? Weil ich keinen Bock auf blödsinnige Diskussionen habe. Ich bin doch kein Produkttester. Wenn mir Trilli-Trulla-Meat nicht schmeckt, erzählt mir Gott und die Welt, wie lecker das ist. Und wenn ich Trulla-Trilli-Meat als Geschmacksreferenz präsentiere, heulen andere rum, dass das doch gerade so eklig ist. Die Geschmäcker sind eben verschieden. Und überhaupt ist das hier podcast-technisch die Seichtigkeit des Seins. Wenn Sie es genauer hören wollen, dann gehen Sie doch zum Veggie-Vegan-Podcast. Oh, aufgelegt. Ein Benehmen legen die an den Tag. Unfassbar. In der letzten Konserve habe ich euch etwas von Solang Grün erzählt, Kapitel 1 bis 3. Nun, ich glaube, es ist an der Zeit, die Geschichte weiterzuerzählen. Darum gibt's heute die Kapitel 4 bis 6. Doch hört selbst. Kapitel 4. So lag Laich nun in dieser Pfütze und harrte der Quappen, die aus ihm kommen sollten. Froschkrötenlaich neigt im Allgemeinen dazu, zumal er auch nicht wüsste, was er stattdessen tun sollte. Fortbewegen kann er sich in der Regel ohnehin nicht. Die Tage gingen ins Land und die Quappen entwickelten sich prächtig. So wurde Laich immer weniger und die Quappen immer mehr. Als nur noch ein Ei übrig war, war Laich Laich und Ei zugleich. Ein Zustand, der allerdings nicht lange anhielt, weil das Ei sich genervt entwickelte, woraufhin Laich aufhörte zu sein. Ein Glück für Laich, denn so blieb ihm der Genozid an seinen Quappen erspart und dem, was sich aus der letzten entwickeln sollte. So lang grün. Kapitel 5. Da schau, Scorpi, meint so lang braun, als die Holde mit dem Hund zur Türe hereinkommt. Was er wohl hat, antwortet fragend der Bücherskorpion, als er den Hund würgen sieht. Wohl was Falsches gegessen, meint so lang braun. Diese Ansicht ist auch Paranoix, weshalb er seine Holde fragt, was mit dem Hund sei, woraufhin sie ihm die Geschichte vom Park erzählt, in welchem der Hund erstmalig in einen Frosch gebissen hatte. Solang Braun, sichtlich amüsiert, tänzelt indessen auf seiner Präsenterbox Holzhackschnitzel herum, die ihre hannoverane Imprägnierung bereits verloren hat. Solang Braun hatte sie über die Jahre weggeatmet und ist nach dem deshalb unvermeidlichen schweren Entzug seit Monaten clean. »Krötenance, s'il vous plaît. Das kommt vom Krötus interruptus.« »Ach, als Maul«, knurrt der Hund zurück, der immer noch damit beschäftigt ist, Reste des grünen Schleims aus dem Maul zu bekommen. »Wer den Schaden hat, spottet jeder Beschreibung, Grrrk«, antwortet der Käfer. »Irgendwann landest du hier drin«, knurrt der Hund schmatzend, woraufhin Solang Braun mit einem fröhlichen »Versuch's doch« seine Eckzähne bleckt. Darauf möchte es der Hund dann doch nicht ankommen lassen, denn die Erinnerung an ein Erlebnis aus der Zeit, als er noch ein Welpe war, schmerzt heute noch. Damals, TM, hat er versucht, mit dem Käfer zu spielen, weil er ihn für ein Spielzeug gehalten hatte. Als er ihn in der Schnauze hatte, belehrte Solang Braun ihn jedoch flugs eines Besseren, indem er seine Eckzähne in die Zunge des Hundes schlug, woraufhin letzterer ihn jaulend ausspie. Seitdem sind sie beste Freunde, will sagen, Solang Braun hatte seitdem einen Hund. Der Biss des Käfers übertrug am Rande bemerkt ein Quäntchen Magie auf den Hund, der Grund, weshalb der Hund und Solang Braun sich unterhalten können und was wiederum den samtblauen Schimmer Kühlwalders Kratzer erklärt. Kapitel 6. Im Wald gefällt es Solang Grün recht gut, zumindest dort, wo noch Unterholz, Buschwerk und Bäume stehen. Zudem brennt die Sonne dort nicht so auf ihrer jungen Haut, sinniert sie, während sie bergab hüpft und sich alles einverleibt, was in der Nähe ihrer flinken Zunge oder ihrer Zähne kommt. Sie hatte in den letzten Tagen ein Tal durch und einen Hügel überquert, doch zum Bleiben einladend bzw. überzeugend gefällig erschien ihr die Gegend nicht. Gerade verspeist sie in der Nähe eines Flusses des nächsten Tales eine Prozession haariger Raubmann einer Eiche, als plötzlich ein Schatten auf sie fällt. Solang Grün dreht sich langsam um. Unweit ihrer Position griffelt ein zweibeiniges, braun-schwarz-grün gepunktetes Wesen in gebückter Haltung in Baumhöhlen und Wurzellöchern herum, als wenn es dort etwas zu finden gäbe. Zwischendurch schaut das Wesen auf ein flaches Ding in seiner Hand, dann sucht es wieder, offensichtlich erfolglos, denn es tastet sich in konzentrischen Kreisen von Baum zu Baum weiter. Solang Grün beschließt es nicht darauf ankommen zu lassen und entfernt sich ein Stück weit, während das Wesen sein Tun auf das Umdrehen von Wurzeln und Steinen verlagert. Auch scheint es langsam aggressiv zu werden, denn es sucht immer öfter mit den Füßen, tritt gegen die Botanik und alles, was sonst noch so herumliegt, bevor es letztlich aufgibt und von dannen zieht. »Endlich«, hört Solang Grün eine griesgrämige Stimme von oben sagen. Solang Grün schaut sich um, kann aber niemanden entdecken. »Wer ist da?«, fragt sie darum. »Ich«, antwortet die Stimme. »Wer ist ich?« »Baum.« Solang Grün braucht einen Moment, um zu verstehen, dass Pflanzen offensichtlich sprechen können. »Du bist der erste Baum, der mit mir spricht.« »Was sollte man mit einem bunten Frosch auch sprechen?«, antwortet Baum. »Ich weiß nicht. Worüber möchtest du denn sprechen?« »Warum wir uns verständigen können, wäre ein Anfang«, antwortet Baum. »Verständigen?« »Ja. Ich spreche blättrig. Du sprichst amphibisch. Zwei Sprachen, die für reine Muttersprachler nur bedingt kompatibel sind, es sei denn...« Baum überlegt lange, zu lange für Solang Grün. »Es sei denn was?« »Es sei denn...« »Was denn nun?« »Es sei denn, du wärst magisch.« »Magisch? Was ist das?« »Ich kannte mal eine Hexe, besser gesagt zwei und einen Zauberer. Und dann war da noch ein brauner Käfer. Die konnten alle mit mir sprechen, aber das ist lange her. Fast als sei es in einem anderen Leben gewesen, holte Baum weiter aus. Das erklärt aber nicht, was magisch ist, nur wen du kanntest, bemerkt Solan Grün spitzfindig. Gemach, Gemach. Hexen und Zauberer können die magische Energie anzapfen, die alles umgibt und durchfließt, und manche Lebewesen oder Dinge sind so stark von dieser Energie durchdrungen, dass sie selbst ein Teil dieser Energie sind. Das nennt man magisch. Der Käfer war so ein Wesen. Er war braun, hatte Eckzähne und man nannte ihn darum Solan Braun. Die Sache mit der Magie hatte Solan Grün jetzt verstanden, doch will ihr die Sache mit Solan Braun nicht ganz einleuchten. Ein Käfer hat Eckzähne und heißt darum Solan Braun? Wäre Eckzahnkäfer nicht sinnvoller? Was hat Solan mit Eckzahn zu tun? Woher soll ich das wissen? Ich kenne seinen Namen und dass er reimen konnte wie kein zweiter. Ach, tatsächlich? Was reimte er denn so? Unter eines Baumes Rinde saß die Made mit dem Kinde, und auf einem anderen Baum saß stattdessen Solan Braun. Oje, oje, das nennst du Reim wie kein zweiter? Nimm dies. Auf einem stark vergreisten Baum, da saß ein Käfer Solan Braun, und um sich beim Einzuschleimen erzählt ein Baum, er könne reimen. Na, wie findest du das? Nicht nett. Okay. Ich bin ne Froschin, gar nicht nett, bin neongrün und recht adrett, hab Zähne, Nadelspitz und blau, wenn ich dich beiße, sagst du au. Baum beschließt, darauf nicht zu antworten. Ihn beschleicht das dumpfe Gefühl, dass mit diesem Frosch etwas ganz und gar nicht stimmt. Schließlich hat er schon einige Jahrzehnte auf den Wurzeln, doch so etwas ist ihm bislang noch nie vorgekommen. Dieser Frosch strahlt etwas Böses aus. »Du sagst ja gar nichts«, quakt Solan Grün nach einer Weile. »Hat es dir etwa die Blätter verhagelt?« Weil Baum nicht antwortet, hüpft Solan Grün ein Stück den Hang hinunter. »Ich bin dann mal weiter«, spricht's und entschwindet Richtung Fluss. Liegt eine Amsel tot im Zwinger? Ja, bedauerlicherweise ist eine der Amseln im Zwinger unweit ihres Nestes verstorben. Ursache unklar. Nachdem ich den traurig trockenen Überrest beseitigt hatte, habe ich daher die Gelegenheit wahrgenommen, erneut das Nest im Regal auf dem Federballspiel zu checken. Da weder Amseln noch Eier darin waren, habe ich mich entschlossen, es zu entsorgen. Falls die Amsel an einer Krankheit starb, könnten die Erreger möglicherweise auch im Nest stecken. So ein Amselsterben gab es 2018-2019, als das Usutu-Virus viele Amseln dahinraffte. Und letztes Jahr gab es zum Beispiel das große Blaumeisensterben, verursacht durch ein Bakterium Sotonella ornithocola, und es hieß, man solle Futterstellen öfter desinfizieren. Desinfizieren geht in einem solchen Nest natürlich eher nicht, zudem hatten Amseln zwei- oder dreimal darin erfolgreich gebrütet, insofern sah es auch schon recht abgerockt aus. Vielleicht war aber auch eine Katze oder der Marder die Todesursache, und dann wäre der Ort ohnehin als Brutstätte verbrannt. Nun muss ich bei Gelegenheit den Boden wischen. Die Vögel gaben wahrlich einen Schiss auf die Sauberkeit des letzten Meters vor dem Nest. Bleibt abschließend nur darauf hinzuweisen, dass derzeit Friesentorte absolut volltotal in den Trends liegt. Für die wenigen meiner Hörerschaft, die mit dem Begriff Friesentorte nichts anfangen können, und für alle anderen, die Friesentorte lieben. Ode an die Friesentorte. O du meine Friesentorte, Glückseligkeit auf Blätterteig, dein Mus aus reifen Pflaumenfrüchten, zuckriger Sahne zugeneigt, so sahnefarbig im Gewand, gepudert im Regal, wie ich sie grad beim Bäcker fand, bei welchem scheint egal. Das Messer gleitet durch die Torte, die ich als schönste hier verorte, sogleich Geruch nach frischer Pflaume, die Welt verschmilzt zu einem Traume, dann sticht die Gabel in das Stück, zum Mund geführt den ersten Bissen, den Hochgenuss, den Gaumenschmaus, will ich auf dieser Welt nicht missen. O Friesentorte, bleib die meine, Glückseligkeit auf Blätterteig. Oh, Ich scheine mich zu wiederholen. »O Friesentorte, bleib die meine, so sahnig wie du ist hier keine, so pflaumig, blättrig, zuckrig, süß, viel besser als so manche Müs. Nur sollte, bevor ich krepiere, ich zusehen, dass ich sie probiere, denn das blieb mir bislang verwehrt, hab sie platonisch nur verehrt.« Und mit dieser Bombenbeichte endet diese Konserve. Das war Konservenradio Dosenhausen Konserve 57 vom 7.8.2021. Kritik, ob positiv oder negativ, nehme ich gern per Audio, Briefkarte, E-Mail, Brieftaube, Flugente oder via Twitter @RadioKRD entgegen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Der Andi.